Der Busen marschiert. Frühmorgens geht das Kleid bis zum Knie und das Fräulein ins Büro. Das Kleid sitzt stramm auf der Anatomie und lässt keinen Raum für die Fantasie. Man sieht den Bestand ja auch so. Da wird nichts an- oder abgeschraubt, da gilt kein Pseudonym. Denn was man nicht sieht, das wird nicht geglaubt. Der Körper ist so, wie er ist erlaubt. Und die Haut passt haarscharf ins Kostüm. Das wäre also der neue Stil. Immer kurz, immer jung, immer schlank. Doch schon wird der Frau das zu wenig zu viel. Es war nicht ihr Ernst, sondern wieder nur Spiel. Und sie spuckt in den Kleiderschrank. Aber abends, da flattert der Überhang und die Schleppe rauscht ums Gebein. Der Wahn war kurz, der Rock wird lang und die Brust steht vor wie der erste Rang und schläft im Stehen ein. Die Waden sind weg und die Hüften sind hin, der Schwund ist ziemlich komplett. Nur der Busen marschiert und stößt ans Kinn und die Frauen ähneln der Königin Luise und tragen Korsett. Nun tun sie wieder, als wären sie Feen und schweben massiv durch das Haus. Doch wenn sie derartig vorübergehen, so geht den Männern, die das sehen, vor Schreck die Zigarre aus.